Kundgabe 6619. Empfangen durch Bertha Dudde am 11. und 12.8. 1956. Verantwortung vor Gericht. Offenes Bekennen. Tretet hervor, ihr, meine Diener, wenn es gilt, mich und meine Lehre zu verteidigen. Denn in diese Lage werdet ihr gedrängt werden, wo ihr euch offen bekennen müsset für mich. Es wird immer offener darüber diskutiert werden, was es mit dem Erlösungswerk für eine Bewandtnis hat. Es wird der Mensch Jesus und sein Erdenschicksal, sein schmachvolles Ende, wohl für möglich gehalten werden. Aber eine göttliche Sendung dieses Menschen wird niemals anerkannt werden. Und darum wird auch der Glaube an ihn als Erlöser der Menschheit verworfen und in jeder Hinsicht lächerlich gemacht werden, um die Menschen zu nüchternem Denken zu bringen, das nicht auf religiöser Grundlage beruht. Und das ist die Zeit, wo ihr hervortreten sollet. Und wer von meinem Geist durchdrungen ist, der wird auch nicht anders können, als Partei ergreifen für mich und meinen Namen. Denn seine innere Überzeugung lässet ihn eifrig reden und widerlegen. Und er wird versuchen, auch seine Mitmenschen zu dieser Überzeugung zu bringen. Darum also richte ich mir taugliche Werkzeuge her. Darum leite ich diesen die Wahrheit zu und mit ihr zugleich die Erkenntniskraft. Denn dann wird es nötig sein, hervorzutreten mit ihrem Wissen, um den Gegnern auch einen Kampf liefern zu können, der ausgefochten wird mit dem Schwert des Mundes. Wo immer Jesus Christus herabgesetzt wird, wo an seiner Mission gezweifelt und dieser Zweifel offen ausgesprochen wird, dort solltet ihr, meine Vertreter auf Erden, eure Aufgabe erkennen und erfüllen. Denn ihr könnet es, weil ihr eingeweiht seid in meinen Heilsplan, weil euch alle Zusammenhänge klar sind und weil ihr selbst fest und überzeugt glaubet an ihn, der euch erlöst hat aus der Gebundenheit. Nur so überzeugte Gegeneinwände, wie ihr sie als Wissende zu bringen vermögt, können eure Gegner zum Schweigen oder zum Nachdenken bringen. Und ob ihr auch diese Gegner nicht werdet gewinnen können, so doch noch einige wenige Mitmenschen, die ebenfalls davon berührt sind und bedenklich werden. Ihr müsset dann mutig und ohne Scheu reden, denn ich werde euch die Worte in den Mund legen, und ob der Weisheit, die aus euren Reden erkenntlich ist, werdet ihr Verwunderung hervorrufen bei denen, die noch nicht ganz in der Gewalt meines Gegners sind. Diese zwar werden euch schmähen und verhöhnen, doch das müsset ihr auf euch nehmen um meines Namens willen, wie es oft schon vorausgesagt wurde, dass man über euch zu Gericht sitzen wird, weil ihr meine Vertreter seid auf Erden. Es kommt diese Zeit so gewiss, wie ein Tag dem anderen folgt. Auch wenn es euch jetzt noch scheinet, als vergrößere sich ständig die Bekennerzahl. Es geht um das lebendige Bekennen Jesu Christi, und das sucht mein Gegner immer mehr zu unterbinden. Sein Einwirken geht dahin, dass die Menschen alles, auch das religiöse Leben, mit der Welt verschmelzen, dass sie es zuletzt selbst zu etwas Weltlichem machen, aber die innige Bindung mit mir nur selten oder gar nicht mehr herstellen. Je nachdem er seinen Einfluss auf den einzelnen Menschen ausüben kann. Selten nur ist wahres, lebendiges Christentum zu erkennen, das darin besteht, dass die Menschen Liebe untereinander pflegen, dass sie im Geist meiner göttlichen Liebelehre leben, dass all ihr Denken und Handeln bestimmt ist von der Liebe und also auch in meinem Willen. Und darum wird das Bekennen vor der Welt immer nötiger, weil jeder Mensch ängstlich seine innere Gesinnung zu verbergen sucht. Wenn sie gut, das heißt, mir zugewandt ist, dagegen offen hervortritt, wogegen mich und meine Lehre geeifert wird. Immer wird man die Ablehnung meines Wortes und meiner selbst offen bekennen, doch das Zusammengehen mit mir ängstlich zu verbergen suchen. Und die Mitmenschen, die noch schwach sind, können sich keine Stärkung holen, die sie brauchen und auch bekommen sollen durch eifrige Bekenner meiner selbst. Darum stelle ich an euch die Anforderung, offen einzutreten für mich und mein Reich, wenn dieses Bekennen gefordert wird. Denn nur durch das offene Bekennen könnet ihr meinem Gegner entgegenwirken und seinen Einfluss untergraben. Wer mich offen vor der Welt bekennt, der kann dies auch aus innerer Überzeugung, und er wird Erfolg haben bei den Mitmenschen und auch bei ihnen den Glauben bestärken. So wie aber ängstlich geschwiegen wird, werden auch die Schwachgläubigen nicht den Mut aufbringen, ihren Glauben zu bekennen. Das offene Bekenntnis aber löset alle Hemmungen und befreit euch vor der Furcht, denn ich selbst erfülle euch mit Kraft, so ihr offen ein Zeugnis für mich ablegen wollet. Und dann ist euer Auftreten auch jenen gegenüber sicher, die über euch zu Gericht sitzen. Gift und Galle wird zwar aus deren Munde gegen euch gerichtet sein, die kaum euch berühren können, denn nun zeigt sich die Kraft des Glaubens und die Kraft des Wortes, das ich selbst durch euch an diese richte. Sie werden sie nicht erwidern können und nur in ohnmächtiger Wut euch zu verfolgen suchen, aber nichts gegen meine Macht und Kraft ausrichten können. Wer aber ängstlich seine Einstellung zu mir zu verbergen sucht, der wird stets schwächer werden, denn ihm kann ich nicht beistehen, bevor er sich nicht zu mir bekennt. Immer wieder ermahne ich euch daher und führe euch immer wieder meine Worte an. Wer mich vor der Welt bekennet, den werde ich auch vor meinem Vater bekennen. Denket daran, wenn die Zeit kommen wird, da ihr vor diese Entscheidung gestellt werdet. Und denket daran, dass es nicht euer Schaden ist, weil ich allein es bin, der euch geben und nehmen kann. Und dass ihr darum zuerst an meinen Willen, an meine Anforderungen denken sollet, bevor ihr dem Ansinnen der irdischen Macht nachkommt, so wie dieses gegen mich und meinen Namen gerichtet ist. Wollet ihr mir die Treue halten, dann nehmet getrost auf euch, was euch droht. Denn ich kann und werde alles abwenden von euch, so ihr euch offen zu mir bekennet. Und dann wird meine Macht und Herrlichkeit offenbar werden. Dann werdet ihr erfahren, was die Kraft des Glaubens vermag. Amen.